HR3 Club Night mit Mario de Bellis von Frankfurt Beat. So, schnallt euch an. Für alle, die mich noch nicht kennen. Und alle, die mich kennen, wissen eh, was passiert die nächsten 3 Stunden. Also gute Abfahrt. We'll be right back. Ihr seht, das ist alles live. So, wir verlassen jetzt die CD-Spieler oder Player und gehen jetzt an die Plattenspieler. Hoffentlich haben wir da mehr Glück. See ya! We'll be right back. 21 Uhr 31 HR3 Radioservice mit einer Meldung. A4 Eisenach Richtung Kirchheim zwischen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach. Einspurige Verkehrsführung wegen eines defekten LKW, dadurch Behinderungen. Allerdings grüße ich nochmal alle Leute, die letzten Samstag da gewesen sind, am 1. Oktober in München, auf dem Universe Tribal Gathering 94. Oberchucke Party, wie ihr hoffentlich gesehen habt auf Viva gestern Nacht. Yeah! Take this. We'll be right back. for young people. We'll be right back. Genau, 22 Uhr, HR3 Radioservice. A4, Eisenach Richtung Kirchheim. Zwischen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach. Einspurige Verkehrsführung wegen eines defekten LKW. Dadurch Behinderungen. In der HR3 Club Night heute Abend, live vom Discplatz. Mario de Bellis, Frankfurt Beat Productions. Und weiter geht's. So, jetzt spielen wir nochmal was von CD. Und zwar von der Universe Compilation. Das Stück ist von mir und dem Michael Kohlbecker. Das ist die Nummer 7 auf der Compilation. Und das Stück heißt Yes. We'll be right back. HR3 Club Night mit Mario de Bellis. Ich grüße alle, die ich kenne, damit ihr seht, dass ich keinen bevorzuge. We'll be right back. We'll be right back. Down. Genau, 22.30 Uhr, HR3 Radioservice. A4 Eisenach Richtung Kirchheim, zwischen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach einspurige Verkehrsführung wegen eines defekten LKW, dadurch Behinderungen. Mario De Bellis in der HR3 Open Club Night. Apropos, nächsten Samstag, den 15.10. hier in Frankfurt von den Machern des Love Park in Berlin, von der Love Parade, Rebstockbad mit Sven Veit und Massimo. Gleiche Besetzung, gleiches Programm. Packt die Badehose ein im Rebstockbad. Don't forget! 3 Club Night mit Mario De Bellis. Structure. So, und jetzt für alle Abfahrer, das neue Stück von Cheyenne. We'll be right back. Mario de Bellis in der HR3 Club Night. Jetzt gibt es aber erstmal eine Verkehrsmeldung, die uns schon den ganzen Abend begleitet. A4, Eisenach Richtung Kirchheim, zwischen Wildeck, Obersuhl und Hönebach, einspurige Verkehrsführung wegen eines defekten LKW, dadurch Behinderungen. So, und jetzt geht's weiter. Super Mario in der HR3 Club Night. Und wer Mario heute Nacht noch hören möchte, der fahre nach Karlsruhe in Subway. Ab etwa 2:30 heute Nacht Mario de Bellis in Subway in Karlsruhe. Ja, und danach besuchen wir noch unseren Häuptling im Omen. See you later, alter Junge. Exist in the outside world. outside world. Aufgepasst, angeschnallt. Jetzt aber. So, der Countdown läuft noch. 30 Minuten. HR3 Club Night mit Mario De Bellis. Uhr, HR3 Radioservice, keine Meldungen. Dann ist er gut. We'll be right back.

ab geht's. Das war der Resistance Remix. Grüße gehen raus an Mike und Pascal. Und Pascal, gute Besserung. Das waren die Techno News. 23.48 Uhr, HR3 Radioservice mit einer Entwarnung. Auf der A648 Wiesbaden-Frankfurt zwischen dem Eschborner Dreieck und Opel-Rondell besteht keine Gefahr mehr durch ein entgegenkommendes Fahrzeug. Ja, und nochmalige Entwarnung, nur noch 10 Minuten, HR3 Club Night. Mit Marit Bellis. In 10 Minuten ist alles vorbei. So see you tonight. We'll be right back. So, gleich ist alles vorbei. Darum, eine haben wir noch. Eine haben wir noch. Remember Universe. War die Club Night mit Mario DeBellis und passend zum DJ gibt es jetzt das Videospiel Super Mario in Raveland. Ja, Super Mario. Ansonsten hätten wir dann noch die Super Mario Birthday Party nächste Woche Mittwoch in einem von meinen Resident Clubs, nämlich im Orpheum in Dortmund. See you there.